Sam. Servus, Sam. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Prost, Lärm. Prost, Lärm. Ich steh so heiß. Er steht so heiß. Mach was bequem. Macht es bequem. In der Tracht. In der Tracht. Nimm das Drangel. Nimm das Drangel. Das mach ich oft. Das macht er oft. Tanz mit er. Ohne Witz, nur die Geschichte, die man nie vergisst. Mach's wie der alten Fritz.